Herzlich willkommen, Road to Wrestling, diesmal auf der Road to WrestleMania. Wir befinden uns auf dem Endspurt, die letzten Tage sind angebrochen und wir, das Road to Wrestling Team, gucken jetzt erstmal, was denn so letztes Jahr überhaupt los war, WrestleMania 28. Und dazu begrüße ich einmal den Jan. Ja, hallo. Und den Kevin. Hallo Leute. Ja, erzähl doch mal, für mich war das, glaube ich, meine sechste oder siebte WrestleMania letztes Jahr. Wie war es bei euch? Also bei mir war es meine zweite, und also die ich live geguckt habe. Und ja. Ja. Wie war es denn bei dir? Ja, bei mir, warte mal, da muss ich selbst mal ein bisschen rechnen. Also live überhaupt nicht an sich jetzt, aber an sich WrestleMania, die ich jetzt so richtig real mitbekommen habe, war das der dritte. Also die ich jetzt real mit Leib und Seele verfolgt habe, sage ich jetzt mal so. Ja. Ja, ich habe sie auch nicht live gesehen, aber ich muss sagen, die hat mir insgesamt eigentlich ganz gut gefallen. Es war eigentlich für jeden was dabei auf der Card und ja. Starten wir, Jan. Ja. Mit was hat's denn begonnen? Mit Lillian Garcia und sie sang America the Beautiful. Wie fandet ihr das Stück von ihr? Das Kleidungsstück war gut. Das Kleidungsstück war gut, aber ja. Gesanglich können wir eigentlich nichts sagen. Nee. Das durch den Fernsehen sieht alles besser aus. Und wenn man dort ist, dann hat man einen ganz anderen Eindruck von der Sache. Will ich mal jetzt so ganz sensibel sagen. Ja. Ja, gut. Ja, aber ich denke, das war das Unwichtigste vom Ganzen. Na, obwohl es gab unwichtigere Sachen, aber das ist nicht gerade. Das ist für die Amerikaner eher wichtig, aber für uns eigentlich nicht. Ja. Auf jeden Fall kommen wir dann zum ersten Match. Sheamus gegen Daniel Bryan. Wie hat euch das Match gefallen? Das war doch ein Feuerwerk an Taktik. Ein Feuerwerk an Wrestling. So viel Wrestling habe ich noch nie in einem Match gesehen. Nein. 18 Sekunden. Ja, wie fandet ihr denn, dass es nur so kurz gegangen ist? Eine absolute Frechheit. Ich hatte mich schon das Jahr davor darauf gefreut, da sollte es ja um den US-Title gehen, zwischen Sheamus und Daniel Bryan. Das wird in die Pre-Show gepackt dann in allerletzter Sekunde, obwohl es sogar bei SmackDown noch beworben wurde für die WrestleMania-Card. Und jetzt habe ich gedacht, jetzt feuern sie hier irgendwelche was ab, im Opener-Spot, ja gut, World Title im Opener ist immer so ein Ding, aber die Karte war so vollgestopft, da kann man das vielleicht mal machen, aber ja, das war echt eine Enttäuschung. Ich fand es einfach nur erbärmlich, weil man hat ja im Publikum auch gesehen, dass extrem viele Daniel Bryan-Fans dort waren mit ihren Yes-Yes-Schildern und die dann so billig abzuspecken. Und auch natürlich Sheamus-Fans, die waren zwar aber, glaube ich, nicht so richtig relativ überwiegend, aber trotzdem, die dann mit 18 Sekunden abzuspecken, das ist dann nicht wirklich das gute Ding. Ich habe schon bessere Starts erlebt. Ich finde das eigentlich so ganz gut. Ich fand das eigentlich ganz gut, weil damit hat man musste ja Sheamus gewinnen lassen, wegen der prozentualen, wer beim Royal Rumble gewonnen hat, glaube ich, war das. Ja, genau. Und ja, damit hat man den Fall nicht so, ja. Damit hat man ihn nicht so niedergemacht, finde ich. Oder schwach aussehen lassen. Ja, sah halt dafür trottelig aus. Ja. Naja, aber Daniel Bryan hat es ja trotz dessen geschafft, over zu bleiben. Und ich sage bewusst trotz, denn das hier hat ihm definitiv dabei nicht geholfen. Na, over, ich würde es jetzt, wo er im Moment steht, nicht als over bezeichnen. Tag Team Szene sehe ich nicht so wirklich als over. Ja, aber bis zum, wann war das so? Sommer, Ende Sommer war er doch oben. Ja, da war er wirklich oben, ja. Aber der Absturz, na gut, Absturz, es ist schon wieder peinlich, weil dann werte ich die Tag-Team-Titel wieder ab. Also ich will jetzt nicht falsch sagen, aber er ist ja im Moment da, sind wo er war. Oder er ist an der falschen Position. Also ich sehe ihn eigentlich ganz oben. Meine Meinung. Ja. Dann gab es ein weiteres Match, nämlich Kane gegen Randy Orton. Und ja, das Match basierte darauf, dass Randy Orton es schaffte, Kane Menschlichkeit beizubringen. Und, ach stimmt, es ja. war vor seiner Verletzung, nicht wahr? Ach, wo er eine Hand gegeben hat. Ah, ich erinnere mich. Mhm. Genau da. Peinlichster Moment in Kanes Karriere. Na gut, die. Na was, das passt nicht. Das hat seinen ganzen Charakter in der Zeit dort zerstört. Ja. Hm. Und wie habt ihr denn vorher vorm Pay-Per-View drauf getippt? Ja klar, auf Randy Orton, weil ich... Ja, ganz klar eigentlich. Und weshalb? Weil Randy Orton so der Fanboy ist, der darf eigentlich einfach nicht verlieren. Deswegen fand ich das relativ unlogisch. Und er hatte Geburtstag, das muss man sagen. Ach stimmt, das war ja auch noch dabei. Wobei das eher eigentlich dagegen sprechen würde. Naja. Echt? Ja, es ist doch meistens so an Geburtstagen, da scheren die sich nicht drum oder auch bei, wenn sie in ihrer Hometown sind, dann gerade dann lassen sie die eigentlich nicht overkommen. Was ich Blödsinn finde, aber gut. Ja, das war übrigens das Match, das wäre mir nicht mehr eingefallen jetzt. Wenn ich es nicht geguckt hätte, dann hätte ich dieses Match nicht mit aufzählen können. Aber das muss man, glaube ich, auch nicht. Nee, es war ja auch nichts. Es war wirklich ein solides Raw-Match und das einzig Gute ist halt, dass Orton mal verloren hat. Finde ich. Ja, doch. Ja, weil da gewinnt zu oft und wenn er mal verliert, dann nur weil er vor dem Match irgendwie angegriffen wurde oder so. Ich finde es ein bisschen kindisch bei dem. Mhm. Vor allem, weil man ja auch oft gehört hat, zum Beispiel zwar bei dem Match gegen Dolph Ziggler, das war auch schon eine Weile her, wo er vor dem Match richtig im Backstage-Bereich getobt hat, dass er das Match gewinnen muss, dass er das nötiger hat. Mhm. Und ich finde den irgendwie einfach nur noch peinlich, also wenn ich solche Dinger von denen höre. Naja, auf jeden Fall war die Crowd auch nicht so ganz drin, die waren nämlich immer noch so mitgenommen vom letzten Match, dass sie Daniel Bryan lautstark angefeuert hat. Aber ab und zu haben sie sich dann auch mal auf das Match konzentriert und boring gechantet. Jo, kann man auch mal machen. So können sie, wenigstens haben sie sich aufs Match konzentriert. Ja. Okay, das können wir eigentlich zu diesem Match jetzt sagen, oder? Ja. Gut, ja. Dann gab es ein kleines Segment mit Santino Marella und wer waren da alles dabei? Mick Foley und irgendein komischer Fischertyp. Es ging darum, eine Sendung zu promoten, da wurde gefischt. Deadly irgendwas. Und ja, es endete auf jeden Fall damit, dass Mick Foley mit Mr. Socko und Santino Marella mit der Cobra die Krabben geöffnet haben. Ja, ganz, ganz, ganz schrecklich. Aber gut. Und dann kam noch einer. Nämlich Ron Simmons. Ja, das war natürlich mein Lieblingsmoment. Der Retter des Segments. Auf jeden Fall. Ron Simmons, eigentlich müsste man den für fast jedes Segment engagieren, finde ich. Aber den sahen wir dann nochmal im Laufe des Abends. Ja, aber dazu später, denn erstmal gab es ein weiteres Titelmatch. Intercontinental Title. Cody Rhodes hat den schmucken weißen Titel und kämpft gegen Big Show. Und auf welche Fehde war das denn genau? Es ging um einen bestimmten Aspekt. Cody Rhodes hat immer Videos von Big Shows peinlichsten Momenten gezeigt. Ja, die peinlichsten WrestleMania-Momente. Ja, genau. Da sah er bisher ja wirklich nicht gut aus, vor allen Dingen, als er dann noch gegen den kleinen Boxer verloren hat oder das Sumo-Match. WrestleMania, ja! Ja, und Big Show hat dann halt gesagt, dass er sich diesmal seinen WrestleMania-Moment holen möchte. Und das hat er dann auch getan, indem er hier den Titel von Rhodes geholt hat. Was sagt ihr denn dazu? Kevin, wie fandest du das Match? Das Match an sich, ja, ich kann Big Show im Ring nicht so wirklich leiden. Mir ist das alles ein bisschen zu langsam. Also wenn der andere macht, Cody Rhodes an sich kann ich ja sehr gut leiden, aber ja. Ja, das Match an sich, boah, ja, mich hat nicht wirklich an sich angehoben, weil ich eigentlich an sich vermutet habe oder eigentlich schon sicher gegangen bin, dass Big Show den Titel eigentlich nicht gewinnt. Aber dann kamen ja die Gerüchte den paar Tagen davor habe ich ja mitbekommen, dass er, wenn er den Intercontinental-Titel gewinnt, dass er ja dann auch hier diese alle Titel in der WWE hat, hatte. Ich weiß jetzt nicht, wie der Fachbegriff dann dafür ist. Grand Slam. Genau. Genau das meine ich. Und da hatte ich eigentlich, ich war da eigentlich nur der Sache, ob die WWE das jetzt macht, den noch diese Ehre, sagen wir mal, zu übergeben oder nicht. Aber an sich das Match hat mich nicht interessiert. Ja, bei mir war es auch so. Ich habe mir es ja nochmal gestern angeguckt und saß da vorm Fernseher und habe mich gelangweilt. Also ich wollte, dass es schneller vorbeigeht. Ja. Und Thales, wie siehst du das? Ja, dieses Match, absolute Standardkurs. Es gab eine krasse Szene, wo Cody Rhodes auf dem Top Rope saß, Big Show ihn runterschubst und Cody Rhodes dann runtergeklatscht ist, ganz auf dem Boden außen. Das hat wehgetan. Mhm. Ja, und ansonsten noch der Disaster Kick wurde zum Spear gekontert und irgendwann gab es dann die Weapon of Mass Destruction und Ende. Ja, und das war doch, warte mal, das war doch der Spear, der in die unteren Bereiche reinging, oder? Oh ja, genau. Ja, ich erinnere mich. Tja. Oh mein Gott. Der hat Big Show dann also tatsächlich noch seinen Moment bekommen und dann auch gebührend feiern dürfen. Ja. Ja. Dann gab es ein Divas-Match, nämlich Eve und Beth Phoenix gegen Kelly Kelly und Maria Menounos. Die ja zu meinem Erschrecken Bob Backlund ankündigen wird. Ach ja, stimmt. Ja, weil sie T-Shirts von ihm trägt und Fan ist. Naja gut, wenn das reicht, dann möchte ich gerne CM Punk, wenn er in die Hall of Fame kommt, gerne introducen. Aber, ich muss mir nur noch ein Shirt kaufen. Wie kam es denn zu dem Match? Wisst ihr das noch? Keine Ahnung. Also Maria Menounos, die hat auch irgendeine so Celebrity Morning Show und da war, glaube ich. Extra. Was? Extra. Extra. Ah, wie in Deutschland, ja. Mhm. Ja, und dann ist Beth Phoenix da gewesen, die beiden haben sich ein bisschen gekabbelt und. Nein, Kelly Kelly war doch da im Interview. Ach, Kelly Kelly, ja. Aber im Hintergrund kam dann Beth Phoenix an und hat gesagt, hey, was ist denn hier überhaupt los? Was willst du denn mit der blonden Tussi? Ich hab den Titel. Und ja, dann gab es Streit. Ja, und dann hat, glaube ich, Maria Beth aufgefordert für WrestleMania. Hey! Wir haben die Story zusammenbekommen. Juhu! Nicht schlecht. Ja, das Aufregendste, aber keinen interessiert. Ja, das Aufregendste war auf jeden Fall der Kopfschmuck von Beth Phoenix. Ich weiß nicht, irgendwo hat sie einen 2 Meter großen Vogel gefunden, dem die Federn ausgerupft und sich daraus ein Geweih gemacht. Spektakulär. Ja. Ja, und ansonsten, was gibt's zu dem Match zu sagen, Jan? Ich glaube, Maria hat sich in die Hose gemacht. Während dem Match oder so. Und sie hatte einen Rippenbruch oder ja, geprellt, irgendwie sowas. Ach so, das meintest du. Sie hatte eine weiße Hose an und hatte den Stinkface-Spot gehabt und. Ach so. Und damit, ja, hauptsächlich nur das Make-up, das hatte ihre weiße Hose absorbiert dann. Ja. Das war der zweite wichtige Moment des Matches. Wenn man sowas schon als wichtige Momente eines Matches bezeichnen kann. Ja, ist schon witzig irgendwo. Ja, also das war ja nicht das erste Match zwischen den beiden. Oder den Vieren. Mhm. Das war ja schon mal, glaube ich, bei Tribute to the Troops 2011 oder so, glaube ich. Ja, bin mir aber da nicht sicher. Da hätte es auch bleiben können, ja. Ja, schreckliche erste Stunde. Aber dann ging es zum Glück Backstage und Matt Stryker hat den Special Referee des nächsten Matches, Shawn Michaels, am Mikrofon. End of an Era, Hell in a Cell, Triple H gegen den Undertaker, es geht um das 20-0. Ja, was gibt's denn dazu zu sagen? Ich fand es ein echt cooles und gutes Match vom Undertaker. Ja, Kevin? Ach so, okay, du wolltest auch noch was sagen. Ich fand das Match absolut episch. Es hat erstmal wieder alles rausgerissen, was davor alles so scheiße war. Oder uninteressant oder normal und so, aber das Match hat wirklich hat meine Laune wieder gehoben, als ich WrestleMania 28 zum ersten Mal gesehen habe. Und ja, ich fand das Match an sich auch hier so episch, also mit so einer hohen Bedeutung, weil da halt drei Legenden sind, die man halt höchstens zweimal im Jahr im Ring sieht. Shawn Michaels natürlich überhaupt nicht, aber deswegen fand ich, das Match hatte so eine richtige Bedeutung und dann hat der Undertaker auch richtig aufgedreht. Also ich fand es schon richtig gut, das Match. Und es gab ja auch Blut. Das auch. Ja, war äußerst hart geführt und ja, die ganze Stimmung kam einfach perfekt rüber, wie dann der Käfig runtergefahren ist. Und da war ja auch immer vorher die Frage, wie bekommen sie den Catch da rein? Ja. Aber die WWE hat das eigentlich perfekt gelöst. Die machen das auch nicht zum ersten Mal. Ja, organisatorisch sind die top. Da gibt's nichts zu bemeckern. Ja. Ja, wie fandet ihr denn Shawn Michaels in der Rolle als Referee? Ja, doch. Perfekt. Hat genau gepasst. Ja, also für das Match war es eigentlich perfekt. Für die Story und so hat es perfekt gepasst. Für mich hat er das Match nochmal auf eine andere Stufe gehoben, einfach mit seiner Mimik, dass er während die beiden sich wirklich richtig gegeben haben, es gab Backbody-Drop auf die Treppe, Stuhlschläge noch und nöcher und Shawn Michaels die ganze Zeit mit seinen entgleisten Gesichtszügen, der diese Schlacht einfach nur beendet sehen wollte und ja, die großen Spots waren dann ja als Triple H mit dem Stuhl unaufhörlich auf den Taker einschlägt und zu HBK sagt, beende du es, sonst beende ich das Match. Das war ein bisschen merkwürdig, weil ich dachte, dass er ihn pinnen wollte oder so, aber irgendwann wollte ihn dann einfach nur noch kaputt schlagen. Ja. Insgesamt die gesamte Intensität hat mir gefallen. Es war wirklich richtig hart. Harte Aktion und es wurde Gott sei Dank auch geblutet. Hier hat es wirklich mal reingepasst. Ja, und dann gab es ja noch den einen Spot, wo dann HBK selber eingegriffen hat. Er hat nämlich die Switch Music verteilt und den Undertaker zum Triple H geschickt, der dann den Pedigree angesetzt hat, durchgezogen hat. Und habt ihr da gedacht, es könnte jetzt vielleicht doch vorbei sein? Nein. Nein, ehrlich gesagt nicht. Es war schon echt cool, aber es hätte passieren können, was wolle, aber ein Undertaker verliert WrestleMania nicht. Ich habe zu keiner Sekunde an den gezweifelt. Ich muss auch sagen, weil immer, eigentlich ist es doch immer vor jeder WrestleMania, wird er doch verlieren. Beendet man es oder. Ja. Na gut. Ich muss auch sagen, im Gegensatz zu den anderen Jahren gab es diesmal für mich auch keinen Moment, wo ich dran geglaubt habe, aber es war trotzdem sehr schön. Schließlich gab es den Tombstone, ein hervorragendes Match, der Abgang, wo alle drei sich hinauf zum Entrance schleppen. Das war wirklich episch, End of an Era und das hat einfach gepasst, muss man sagen. Ja. Das Endbild davon, wo die ja halt auch auf der Rampe stand, wie gerade schon gesagt, das war wirklich ein absolut episches Bild. Auf jeden Fall. Das wird ihnen noch lange in Erinnerung bleiben, glaube ich. Ja, und ich glaube, der Undertaker hatte auch erst geplant, dass das sein letztes Match sein wird. Also so glaube ich auf jeden Fall mal. Ja, schön wäre es gewesen, aber naja, schauen wir mal. Ja, dann wurde die Hall of Fame Class vorgestellt. Da waren nämlich Edge, Ron Simmons, Mil Mascaras, Yokozuna und Mike Tyson und die Four Horsemen vorgestellt. Ric Flair kommt mir da sofort in den Sinn. Ah, ja. Der einzige, der zwei solche Ringe hat. Mhm. Respekt. Ja. Aber braucht er das? Nee, also ich finde eigentlich nicht. Nein, nicht wirklich, aber er gehört halt mit dazu. Ja. Er war halt wesentlicher Bestandteil der Horsemen und ja, aber wenn man es machen kann, dann mit ihm. Ja, da habe ich aber jetzt mittlerweile, wenn wir schon mal bei Hall of Fame sind, ich habe allmählich richtige Probleme, was jetzt jedes Jahr in der Hall of Fame reinkommt. Weil ich habe das Gefühl, die WWE, oh, ich kriege jetzt nicht mehr den Namen raus, versucht jedes Jahr einfach nur immer die Plätze aufzufüllen. Ja, irgendwann wird auch nochmal in, keine Ahnung, Kofi Kingston oder so reinkommen. Ja, zum Beispiel, auch wenn, ja, ich sehe einfach einen Booker T nicht als Hall of Famer. Ganz einfach gesagt. Ja. Ich sehe es einfach nur als Auffüllung, dass dann noch einer dort auf der Bühne rumsteht und dumm lächeln kann. Ich finde, Booker T hat das schon durchaus verdient. Also, ja, aber jetzt eine wichtige doch noch Rolle nicht. Gespielt. Ja, natürlich, aber jetzt doch noch nicht. Ja. Man muss doch nicht in der aktiven Karriere in der Hall of Fame kommen. Ja. Eine aktiv Karriere kann man es auch nicht nennen, aber er ist halt mal General Manager, er spielt eine Rolle. Ja. Er spielt seine Rolle und man hat nicht in seiner Karriere, ich finde, es passt noch nicht, weil die Hall of Fame Aufnahme soll eigentlich, denke ich, mal eine Belohnung sein für seine Karriere, die man hatte, für großartige Momente. Aber ja. Wenn man halt noch in seiner Karriere drin ist, er ist es noch. Es ist ja noch nicht gesagt, dass es wirklich, dass er nicht noch ein Match bestreitet. Da bin ich mir relativ sicher, als Abschlussmatch oder so irgendwas mal. Aber mein Hall of Fame, der Titel, dass man dort drin ist, ist für sein Lebenswerk als Wrestler, nennen wir es mal so. Aber er hat es ja noch nicht abgeschlossen. Ja. Ich find's auch unnötig. Vor allen Dingen hätte man Booker T sich aufheben können. Aber kommen wir doch mal zu dieser WrestleMania. Die wurde ja diesmal sehr breit gefasst. Auch mit Mil Mascaras noch ein Idol aus Mexiko. Und ja, wie fandet ihr die Auswahl? Doch, eigentlich ganz gut. Ja, war eigentlich eine relativ gute Auswahl an allen. Da ich hatte eigentlich nichts zu meckern. Jetzt, was mir jetzt noch so im Sinn ist. Ja, Mike Tyson gehörte auf jeden Fall auch rein. Diesmal eine vernünftige Erweiterung für den Celebrity Ring. Ja. Und Yokozuna. Und Yokozuna, ja, klar. Also dafür halt die Kinder, aber doch, war schon okay. Tja. Dann kam ein Match, und es ging um den General Manager Posten. Team Johnny gegen Team Teddy. Wie John Laurinaitis gesagt hat, dies wird ein großer Moment für das Wrestling-Business. Größer als der Body Slam mit Andre the Giant und so. Ich könnte nicht vor Lachen nicht mehr. Weil das waren ja, man muss sich ja mal einsehen, alle, die in dem Team waren, bis auf einige Ausnahmen, waren nicht gerade großartige Fische. Ich sag nur David Otunga, Jack Swagger. David Otunga war aber Captain. Ja, unverdient. Siehst du mal, wo der heute ist. Und Jack Swagger zu der damaligen Zeit war auch ein Scheißwert. Ja. Heute ist natürlich alles ein bisschen anders. Heute hat sich sozusagen die Rollen vertauscht. David Otunga ist nichts wert und Jack Swagger ist Nummer 1 Herausforderer auf dem Bild. Ja, aber er ist auch nicht so prickelnd im Moment. Ja, aber er ist Nummer 1 Herausforderer. Das muss man mal so bleiben. Er ist mehr, als er vor einem Jahr noch war. Ja, aber ich glaube auch nur durch Zack Colter. Natürlich, aber wenigstens irgendwie muss man ja hochkommen, nicht? Ja. Und sein altes All-American-American-Gimmick, bis auf das die Musik mir schon vollkommen auf den Sack ging, die er hatte, hatte einfach keine Zukunft mehr. Weil man hat ihn so niedergemacht, da musste er wirklich mit der Niederlagenserie und so, ja, das ist wieder eine andere Geschichte. Denke ich mal. Ja, was habt ihr denn vor dem Match gehofft, wer gewinnt oder getippt? Natürlich das Team von John Laurinaitis. Ich kann Teddy Long nicht leiden. Ja, das haben wir, glaube ich, alle. Und ein Heel Manager ist immer, bietet wesentlich mehr Möglichkeiten. Und das Team von Teddy Long, das war ja noch lachhafter hier mit R-Truth, Zack Ryder, dem großen Kali und Booker T. Santino Marella. Und Santino Marella natürlich als noch. Team Captain? Und da war noch Hornswoggle und. Ja, ich glaube, die Bellas haben sich noch als Flaggenträger aufgeteilt. Vicky Guerrero war dann noch bei Dolph Ziggler dort drüben. Hornswoggle war noch das Maskottchen. Ach du Scheiße, das klingt alles so peinlich. Ehrlich gesagt. Also, da stand ja mehr um den Ring rum als Maskottchen und Fahnenschwenker, als eigentlich im Match beteiligt worden. Ja, aber es war doch eigentlich ganz schön, dass man so wirklich zwei richtige Lager hatte hier, dann auch mit den schönen Shirts noch natürlich, so dass man weiß, aha, Team Johnny, Team Teddy. Hilft natürlich den Leuten nicht, als Stars overzukommen, aber halt für die Storyline und für dieses Match hier war es okay. Und ja, und das, dieses Match ging ja durchaus ein bisschen länger, als ich gedacht hätte. Ich hätte echt gedacht, die frühstücken das in 3-4 Minuten ab, aber die haben dem ja Ganzen ja durchaus Zeit gegeben. Ja. Und hat eine riesige Storyline aufgezogen, obwohl das eigentlich keiner so richtig gesehen hat, warum die so groß sein soll, aber es war für den Moment erstmal was Wichtiges da. Nicht wahr? Auch wenn heute schon wieder alles an Bedeutung verloren hat, weil Johnny ist von der Erdoberfläche verschwunden. Doch, er war doch bei SmackDown wieder da. Ja, ich meine in der vergangenen Zeit, meine ich jetzt. Ach so. War nicht viel. Wir reden jetzt von der letzten WrestleMania, meine ich. Ja. Ist ja wieder ein anderes Thema. Genau. Ja. Ja, was passierte denn nach dem Match? Erstmal noch das Matchende. Ach so. Zack Ryder war im Ring, hat gemeinsam mit, wie heißt denn die gute Frau nochmal, mit Eve, den Fistpump gemacht. Daraufhin ist die Eve allerdings geturnt. Hat ihn, glaube ich, geschlagen, oder? Nein. Der Ringrichter musste sie nach draußen bitten und dadurch konnte, keine Ahnung, konnte noch, auf jeden Fall wurde dadurch Zack Ryder, ja, abgelenkt, oder? Naja, auf jeden Fall kam dann The Miz, Skullcrushing Finale und holte den Sieg für sein Team und für Team Johnny ein. Ja. Ja. The Miz steht jetzt, glaube ich, 3-0 bei WrestleMania, ne? Wirklich? Warte mal, lass mich rechnen. Was war denn da, WrestleMania 27? Wer hat denn da gewonnen? Naja, er hat John Cena besiegt im Main Event. Das hat er ja vorher auch nochmal gesagt. Und das Jahr davor, WrestleMania 26 war Tag Team Titel, oder? Richtig, mit zusammen mit Show. Oh, das war noch Zeit. Oha. Wir sehen schon, das ist alles schon ziemlich lange her. Ja, auf jeden Fall, Eve ist dann geturnt, hat Zack Ryder zwischen die Weichteile getreten und ja. Ja, sollte man sich nicht verlassen auf die Frauen. Das geht meistens nicht gut aus. Ja. Ja, dann kommen wir am besten schon zum Co-Main-Event, oder? Jo. Chris Jericho gegen CM Punk. Erstmal, die Storyline war ein bisschen holprig. Erst ging es um das Best in the World und irgendwann ging es dann eher darum, dass Chris Jericho CM Punks Familie beleidigt hat. Und es ging so auf die persönliche Ebene, ja. Ja, mir geht auch die Szene nicht mehr aus dem Kopf, wo Chris Jericho außerhalb des Rings hier CM Punk mit den Biermast oder mit den Alkohol hier überschüttet hat. Jack Daniels. Ja. Nee, ich meine jetzt, wir meinen wahrscheinlich gerade was anderes. Weil da lag Punk auf dem Boden und Chris Jericho hat den Alkohol über den, Ja, das war Jack Daniels. Ja, und einmal hat ihn noch mit einer Bierflasche geschlagen. Ja, ich meine jetzt die Szene, wo Chris Jericho ausgerutscht ist. Ja, das war das mit der Bierflasche, richtig. Ja, genau. Ja. Ist alles noch so ein bisschen im Gedanken verankert. Witzige Momente bleiben lange. Richtig groß und WrestleMania-mäßig war ja der Entrance mit dieser Pyro einmal rund ums Stadion rum. Das war wirklich. Ja, die Pyro war sowieso bei WrestleMania schon gut. Auf jeden Fall mehr als bei den letzten WrestleManias. Also da haben sie richtig tief, ich glaube, 500.000 haben sie da insgesamt verfeuert. Ja, mindestens. Ja, aber ja, die Einnahmen, die kommen trotzdem wieder rein. Ja, klar. Ja. Aber diese, wie gesagt, diese eine Pyro, die hat mich wirklich komplett weggehauen, wo es diesen Rundumschwenk gab ums Stadion und da alles in die Luft gegangen ist. Das war wirklich Main Event würdig. Sehen wir doch immer im Vorspann, ne? Ja. Stark, einfach nur stark, ja. Ja, und das Match selbst, war das auch Main Event würdig? Puh, ich kann mich da nicht mehr genau dran erinnern, aber doch, eigentlich war, also es war eigentlich ganz gut. Und Kevin, wie fandest du das Match? Das Match an sich, warte. Du, ja, genau, ich habe WrestleMania im Hintergrund offen. Ich schnipp gerade mal ein bisschen durch, weil ich kann mich an das Match nicht mehr so genau erinnern. viel passiert, aber jetzt an die Ausschnitte, die ich mir gerade so durchskippen reinkriegt, eigentlich ziemlich solide und ordentlich gemacht. Ich muss sagen, dieses Match war wirklich klasse. Ich habe hier einiges erwartet und die beiden haben auch abgeliefert und für mich die beste Szene war, als Chris Jericho auf dem Apron saß. CM Punk wollte den Frankensteiner dann zeigen, wo er quasi diese Hurricane Runner macht aus der Ecke. Und Chris Jericho hält ihn einfach fest, steigt runter und nimmt ihn in die Walls of Jericho. Das war für mich unfassbar, ja. Insgesamt, die beiden haben da wirklich richtig, richtig gut abgeliefert. Bei Extreme Rules, das Match fand ich allerdings dann doch noch eine kleine Schnitte besser, aber... Das war doch das Street Fight Match, ne? Richtig, der Chicago Street Fight. Ne? Ja, auf jeden Fall, die Matches zwischen den beiden, da fehlt es ihm zu empfehlen. Ja, definitiv. Dieses Match war mehr als nur sehenswert. Und ja, die Schlussphase mit den Submission-Containern auch atemberaubend gut. Klasse Match. Ja, und dann hat CM Punk durch Aufgabe gewonnen. Ja, mit der Anaconda Vice nach diversen Kontern hin und her. Das war wirklich ein starkes Finish, deutlicher Sieg und einen verdienten Sieger, ja. Dann kommen wir am besten schon zum Main Event. Ja, wir können ja nochmal kurz erzählen, dass Brutus Clay noch seine Mutter angerufen hat, aber... Oh nee, helft bitte nicht. Ich will nicht dran denken, lass es einfach sein. Ja. Das will keiner so richtig. Nee, das ist peinlich gewesen. Ja. Sehr gut. Wie fandet ihr es denn, dass vor dem Main Event jeweils noch performt wurde? Eigentlich ganz gut, nur Machine Gun Kelly wurde ja direkt ausgebucht. Boah, dieses Drogenopfer da. Unfassbar mit seinen Streichholzärmchen und ja. Ich muss sagen, so. Als wenn man jetzt für einen Entrance den Musikauftritt macht, dann finde ich das okay, aber wenn man die spielen lässt und dann danach den normalen Entrance gibt, dann weiß ich nicht. Ja, finde ich das überflüssig. Bisschen komisch. Ja, ist seltsam. Überflüssig, wie du schon sagtest. Wie fandet ihr denn das Match? Ja, es war sehr oldschool, muss ich insgesamt sagen. Ja, es gab einen Bierhack, Quatsch, nicht Bier, sondern Bär. Ja, das nicht immer alles ins Alkoholische reinziehen. es gab einen Bärhack von Cena, habe ich auch noch nicht häufig gesehen. Und insgesamt sehr langsamer Aufbau, halt wie es sich für ein Main Event gehört. Und ja, ich fand auch, also als ich mir das live angesehen habe, habe ich so nach einer Viertelstunde hatte ich schon keine Lust mehr. Aber als ich mir jetzt nochmal angeguckt habe, war es eigentlich ganz okay. Also es hat ja nur 30 Minuten gedauert. Ja, ich fand auch, es war ein gutes Match, es war nicht das Beste des Abends. Das war eindeutig ja natürlich Chris Jericho gegen CM Punk, würde ich mal meiner Meinung jetzt ganz frech zugeben. Mhm. Ja, aber ich habe eigentlich schon ein bisschen mehr erwartet, aber an sich, es war ein gutes Match, ja. Was stark war das Publikum. Das war da richtig, richtig drin in diesem Match. Beide wurden angefeuert und ausgebuht und ja, genau wie beim End of an Era Match war das Publikum hier von vorne bis hinten drin, hat bei jedem Spot mitgemacht. Und insgesamt muss ich sagen, war das wirklich ein sehr, sehr gutes Publikum bei WrestleMania. Ja, also ich weiß nicht, was sie gemacht hätten, wenn Cena gewonnen hätte. Oh ja, da wäre Miami richtig ausgefüllt. Ich als Offizieller hätte mir das so nicht getraut. Ich hätte mir da nicht mal getraut, überhaupt in der Halle zu sein. Nein, ich will nicht wissen, was da hätte passieren können. Na, aber es ist ja zum Glück nichts passiert. Ja. An Ausschreitungen. Es wurde aus Finishern ausgekickt, allerhand der Rock Bottom ausgekickt, Attitude Adjustment ausgetickt. Nee, nicht ausgetickt, sondern ausgekickt. Und ja, letzten Endes hatte sich Cena gedacht, ja, jetzt muss was Besonderes her, wollte den People's Elbow zeigen, wurde allerdings abgefangen, Rock Bottom und Once in a Lifetime, Icon vs. Legend, der Sieger stand fest, The Rock Habt ihr das erwartet? Wart ihr zufrieden mit dem Sieger? Doch, eigentlich schon. Ja, es war der richtige Sieger auf jeden Fall. Also ich habe mich auch gefreut und dieses Bild von John Cena, der da auf der Rampe sitzt, war einfach super und schön, dass man das jetzt auch ordentlich verarbeitet. Ja. Aber meint ihr, Cena wird dieses Jahr gewinnen? Ja, denke ich. Das glaube ich nämlich auch. Darauf baut das Ganze ja auf und diesmal und dann noch nicht in Miami. Ja. Ja. Und dann noch um den Titel. Und ein Rückmatch dann beim, ich glaube, wegen mir SummerSlam oder so. Wollte man nicht sogar eigentlich eine Fehde zwischen The Rock und Brock Lesnar mal anfangen? Ja, aber ich glaube, nächstes Jahr war es ein Mania. Na, wenn, dann könnte man das ja wieder so relativ langsam aufbauen, dass bei dem Rematch dann Brock Lesnar an The Rocks Niederlage beteiligt ist und halt man kann die Idee noch weiter spinnen, aber ist jetzt erstmal zweitens. Zwei. Naja, Deckel drauf, WrestleMania 28, wie fandet ihr es? Also es war solide, fand ich. Es war ein solider Pay-Per-View. Ja, der Einstieg war äußerst hart, mit vielen Enttäuschungen, aber das End of an Era Match hat überzeugt, dann gab es allerhand Filler. Und sowohl Co-Main Event als auch Main Event haben mich sehr überzeugt und das gab es nicht immer, wenn ich nur an das Jahr davor denke. John Cena gegen The Miz, also das muss man, das sollte man sich unbedingt jetzt nochmal anschauen, wenn man ein grauenhaftes Match und hier wirklich die Halle stand Kopf, da war wirklich Big Time Feeling dabei bei drei Matches und ja, insgesamt war ich wirklich sehr, sehr zufrieden damit. Ja, damit verschließen wir es am besten, oder? Würde ich auch sagen. Ja. Dann könnt ihr euch noch verabschieden und ich sag einfach schon mal Tschüss und wir sehen uns morgen bei der SmackDown Reef. Jo. Kevin? Ja, darf ich? Na dann, auf Wiedersehen, Leute, und man hört sich, sag ich mal so. Macht's gut. Ja, der Talisman wünscht euch viel Glück bei allem, was ihr macht und bis demnächst.